Die Budo-Landesmeisterschaft um den Preis Mannjungde zum Tag der Sonne wurde am 29. März in der Basketballhalle der Chongqing-Straße in Pyongyang eröffnet. An der Eröffnungsfeier nahmen teil Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der PDAK und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK, Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, Sportler, Trainer und Werktätige in der Stadt Pyongyang. An der Meisterschaft, die in der Taekwondo-Halle stattfindet, beteiligen sich über 600 Wettkämpferinnen und Kämpfer aus mehr als 20 Mannschaften, einschließlich der Taekwondo-Mannschaften in allen Gebieten, die Wettkämpfe in verschiedenen Sportarten wie Taekwondo und Go-Spiel austragen werden. Nach der Eröffnungsfeier gab es Parade der Wettkämpfer und anschließend einen Musterauftritt der Aktiven der Taekwondo-Mannschaft des koreanischen Taekwondo-Komitees.